Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Stefan, aka EBCC, jetzt immer noch in Essen und nach Recthaus, Gesundheitskongress. Bei mir ist jemand, der ganz weit angereist ist, nämlich aus Berlin, der Simon Kowalewski, auch bekannt als der Bär, Mitglied im Abgeordnetenhaus in Berlin. Hi, hallo. So, jetzt sitzt er hier und man fragt sich natürlich, warum reist einer von Berlin nach Essen, um sich einen Gesundheitskongress anzutun? Ja, ich habe mich ja schon die ganze Zeit sehr auf diesen Gesundheitskongress gefreut. Ich habe da auch immer darauf verwiesen, wenn mich Leute nach der Gesundheitspolitik der Piraten gefragt haben, die war ja vor Bochum noch ein bisschen unvollständig, habe ich immer gesagt, wir machen da sogar den nächsten großen Gesundheitskongress, wo wir uns mit diesen ganzen Themen einfach mal befassen. Glücklicherweise haben wir ja seit Bochum auch eine zumindest anfängliche Beschlusslage zur Gesundheitspolitik. Und ich bin gesundheitspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Das heißt, eigentlich sozusagen der Pirat, der am längsten schon sozusagen offiziell auch Statements zur Gesundheitspolitik abgeben muss. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr froh, wenn die Piratenpartei insgesamt sich da mehr und mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Das lässt mich weniger in der Luft hängen. Du hast dir bestimmt Gedanken gemacht, was hier passieren sollte, was hier passieren wird, welchen Anspruch du an so einem Kongress hast. Wie lief so der erste Tag, wo der so ein bisschen erfüllt? Ja, der erste Tag war relativ prima. Also wir hatten ja diesen Einführungstalk zum gemeinsamen Bundesausschuss. Das war mal sehr interessant, da mal zu gucken, wie die gemeinsame Selbstverwaltung funktioniert. Und auch vielleicht noch so die eine oder andere Idee zu bekommen, was man daran noch ändern könnte, um da noch mehr Beteiligung reinzubringen. Dann haben wir ja noch viel gehört über die Art und Weise, wie tatsächlich solche Qualitätsgutachten gemacht werden für die Gesundheitsplanung. Das ist natürlich sehr interessant, speziell ja deswegen auch, weil da ja auch wirklich jeder Bürger diese Gutachten sich anschauen kann, was die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt nicht wissen. Das heißt, da muss man wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen auch Bildungsarbeit vielleicht mal machen. Den Leuten sagen, so die Entscheidungsgrundlagen, aufgrund derer eure Krankenkasse entscheidet, was ihr euch bezahlen oder was ihr euch nicht bezahlt, die sind öffentlich im Internet einsehbar. Ihr müsst euch da nochmal irgendwie reinklicken oder das anschauen. Und dann hatten wir halt zum Schluss dann noch dieses Fraktionengespräch, wo wir einfach mal ein bisschen erzählt haben, wie unsere piratige Gesundheitspolitik im Alltag ausschaut, was wir machen und wo wir vor allem auch Unterstützung brauchen von der Parteibasis. Das war eigentlich auch eine sehr gute Sache. Das Schöne ist ja, dass nicht nur 50 Leute, schätze ich mal so plus minus, hier vor Ort sind, sondern dass das Ganze ja auch per Streaming irgendwie ins Internet ging. Und davon habe ich dann diverse Tweets erreicht von Leuten, die sich das einfach angeschaut haben. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass einfach über das Thema geredet wird, dass da auch sozusagen Experten mal zu Wort kommen und wir vielleicht auch so auf lange Sicht mal diese blöde Vorstellung revidieren können, dass die Piraten sich ja irgendwie nur mit Internetzensur und irgendwelchen Bildungsgeschichten auseinandersetzen, sondern dass wir halt auch wirklich in jedem Politikbereich, auch in der Gesundheitspolitik, die ja wirklich jeden Menschen irgendwann mal trifft, früher oder später, einfach eine Meinung haben und auch daran arbeiten. Ja, das klingt doch gut. Das, was hier passiert, ist ja so ein bisschen auch Vorbereitung, programmatische Arbeit, Programmanträge schreiben. Glaubst du, dass wir da auf einem guten Weg sind? Ja, das aktuelle Gesundheitsprogramm aus Bochum ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Da stehen ja so ganz aus der Vogelperspektive mal ein paar Eckpunkte auf jeden Fall drin. Aber die gilt es natürlich zu unterfüttern. Denn die Bundestagswahl naht ja. Und Gesundheitspolitik wird ja auch vor allem als bundespolitisches Thema angesehen. Der Bundesgesetzgeber legt da auch den Rahmen fest, innerhalb dessen natürlich die Länder nicht mehr so arg viel selber steuern können. Das heißt, ich halte das auch für ein wichtiges Thema für die Bundestagswahl, einfach, dass wir zeigen, wie denn auch zum Beispiel Spielfeld besonders Politik eben von den Piraten positiv beeinflusst werden könnte mit unseren Ideen von besserer Beteiligung, bessere Demokratisierung von solchen Institutionen und so. Ja, jetzt bist du ja Landespolitiker und hier geht es ja schon mehr um Bundespolitik. Aber fühlst du dich dann trotzdem hier richtig und wie kannst du das in die Bundesregierung rüberbringen oder reinbringen? Wenn man Sachen in die Bundesregierung reinbringt, das hängt natürlich immer davon ab, wie die Bundesregierung ausschaut. Wir scheitern ja in Berlin regelmäßig damit, Bundesratsinitiativen von unserer Landesverwaltung zu fordern. Das ist natürlich klar, dass eine große Koalition sich da nicht die Blöße geben kann, sich da sozusagen von der Opposition zu irgendwelchen Anträgen oder Befassungen irgendwie treiben zu lassen. Aber andersrum ist es natürlich wichtig, denn ich arbeite eben auf Basis von Bundesgesetzgebung in meinem Land, in Berlin. Und bin natürlich sofort dafür, diese Rahmenbedingungen, die die Arbeit eines jeden Landespolitikers beeinflussen, so gut wie möglich zu optimieren. Und deswegen hoffe ich eben auch, dass es da dann eine Piratenfraktion im Bundestag geben wird im Herbst, wo man dann einfach auch mal anrufen kann und sagen, so, wir haben hier ein Problem, da kommen wir auf der Landesebene nicht weiter, könnt ihr euch da bitte mal drum kümmern. Ja, aber ich glaube, da müssen wir auch, ich glaube auch, dass die Chancen ganz gut sind, dass wir in den Bundestag einziehen werden und dann können wir auch ganz, ganz anders Politik machen. Der weitere Abend, du bleibst noch bis morgen auch noch da. Ja, ich habe jetzt den Schlaflass gecheckt, ich bleibe also bis morgen. Okay, das heißt, heute Abend noch ein bisschen Socializing, wie man immer so schön sagt. Mit den Netzwerken. Gut, danke für das Interview, fürs Kringnis. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Tag hier in Essen und dann wahrscheinlich später auch eine gute Heimreise. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir und mach weiter. Alles Gute. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.